Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 127 des Gabelbissen Podcast. Diese Folge ist eine Sonderfolge, denn euch ist sicherlich aufgefallen, dass diese Folge nicht klassisch an einem Freitag veröffentlicht wurde, sondern an einem Samstag. Und das hat auch einen ganz, ganz speziellen Grund, wie auch das Thema, um ehrlich zu sein. Das Thema der heutigen Folge ist ja Hochzeit. Oder Hochzeitsbräuche in Österreich, um es ganz genau zu sagen. Und diese Folge nehme ich auf, weil am heutigen Tage sich Katharina und Martin das Ja-Wort geben. Und diesen beiden möchte ich diese heutige Folge widmen. Wie bereits vorhin angemerkt, in der heutigen Folge geht es um Hochzeitsbräuche. Da habe ich mich jetzt aber nicht dazu entschieden, diese klassischen Bräuche rauszusuchen, wie Baumstammsägen, Seilspannen, Reiswerfen etc., das Ganze, was man alles kennt. Nein, um dem Gabelbissen gerecht zu werden, habe ich mich natürlich dazu entschieden, etwas Kulinarisches rauszusuchen. Und da habe ich dann ein paar typische Gebäcke, Gerichte gefunden, die zum Thema Hochzeit passen. Das Intro-Lied, das ihr übrigens gehört habt, war von niemand Geringeren als Richard Wagner. Und zwar von seiner Oper Lohengrin. Und der Name des Lieds wäre Treulich geführt. Und das ist mittlerweile, würde ich sagen, einer der Klassiker, der beim Einzug in Kirchen, bei Hochzeiten oder auch Standesämtern mittlerweile gespielt wird. Die wenigsten wissen vermutlich, dass das Ganze von Richard Wagner komponiert wurde, aber Gabelbissen-Hörer und Hörerinnen wissen natürlich immer ein bisschen mehr. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten Brauchtumsgebäck. Das wäre das Hochzeitsbeugel. Das Hochzeitsbeugel ist nicht zu verwechseln mit dem klassischen Fastenbeugel. Ihr erinnert euch an meine Fastenfolge. Das Fastenbeugel ist ja ein rundes Gebäck, das an die Form eines Hufeisens oder eines Bagels erinnert. Das Hochzeitsbeugel ist ein bisschen anders. Das sieht eher aus wie ein Kuchen. Das Ganze besteht aus einem Gernbutterteig und ist vor allem in Ostösterreich als Brauchtumsgebäck bekannt. Bei Hochzeiten, und da primär im Weinviertel, aber auch im Burgenland, wird das Ganze mehr oder weniger serviert. Burgenland vor allem ist das ein ganz, ganz typisches Gebäck bei Hochzeiten. Es wird dort süß gemacht und teilweise auch mit Nüssen gefüllt. Und ihr kennt sicherlich den Brauch des Brautstraußwerfens, der ja auch bei uns mittlerweile gerne gemacht wird. Das gleiche wird auch mit dem Hochzeitsbeugel gemacht. Das wird von der Braut quasi wie der Strauß in die Schale der Gäste geworfen. Und jener Gast mit dem größten Stück, so sagt dann das Ganze, erhält Glück und Segen in diesem Jahr. Das nächste Brauchtumsgebäck, das wir haben, wäre das Godenkipferl. Das ist ein Brauchtum aus Oberösterreich. Und zwar kommt das vom Goethe. Der Goethe, das habe ich euch schon mal erklärt, aber ich wiederhole es gerne noch einmal, ist der Taufpate. Und von dem bekommt man zur Hochzeit dann ein riesiges Kipferl. Und das soll gleichzeitig auch als Glücksbringer für das Brautpaar oder für den Bräutigam oder für die Braut fungieren. Dieser Brauch ist jedoch nicht in ganz Oberösterreich üblich. Das beschränkt sich auf einige wenige Regionen. Teilweise ist das zum Beispiel nur in Ortschaften bekannt und nicht in größeren Gebieten. Ein weiteres Brauchtumsgebäck wäre das Kletzenbrot. Das ist etwas, was ich persönlich auch nicht wusste, dass das Kletzenbrot beim Brauchtum für Hochzeiten verwendet wird. Ich kenne dieses unter Anführungszeichen wunderbare Gebäck. Also man kann es im Unterton raushören, es ist nicht so ganz mein Fall. Ja, eher aus der Adventzeit. Aber nein, das hat auch mit Hochzeiten etwas zu tun. Zwar nicht direkt am Tage der Hochzeit, sondern eher davor. Man sagt zum Beispiel, wenn ledige Menschen 9 Klezenbrote essen, die haben erstens mal von mir den größten Respekt, weil ich würde das nicht einmal in Ansätzen schaffen. Wenn die das machen, dann soll eine baldige Heirat hervorkommen. Wenn ein verlobtes Paar Klezenbrot gemeinsam anschneidet, gibt es dann auch einen Brauch. Und zwar bei einer glatten Schnittkante, so sagt man, symbolisiert das die Zuneigung und das Glück in der herannahenden Ehe. Hat man im Gegenzug einen rauen Schnitt, tja, dann läutet es das Ende der Beziehung ein und man sollte die Hochzeit besser bleiben lassen. Zumindest, wenn man an das Ganze glaubt. Schenkt die Angebetete einem ein Scherzerl. Scherzerl ist das Ende, für jene, die es nicht wissen, von einem Brot oder einem Klezenbrot. So kann der Jüngling, der junge Mann, der die Dame anbetet, mit ihrer Gunst rechnen und kann sich bemühen, die Dame mehr oder weniger glücklich zu machen. Kommen wir zum nächsten Brauchtumsgebäck. Und da wusste ich auch nicht, dass man das so direkt bei Hochzeiten verwendet. Nämlich der Gugelhupf. Und der wird vor allem in der Steiermark als beliebtes Brauchtumsgebäck verwendet. Zunächst einmal wird der Gugelhupf reichlich verziert mit Blumen, Myrten und Buchzweigen. Und dazu kommen dann noch ein paar Kerzen am Rande. So einige Kerzen werden am Rand des Gugelhupfs gesteckt, so quasi wie bei einer Geburtstagstorte. Und dieser verzierte Gugelhupf dient dann als eine Art Kopfbedeckung, nämlich von den Kranzeljungfrauen, auch bekannt als Brautjungfern. Also der österreichische Begriff für die Brautjungfer ist ja übrigens die Kranzeldam, die Kranzeljungfrau, alles was mit Kranzel zu tun hat. Ja, und diese werden dann vom Brautführer in einen abgedunkelten Festsaal geführt und dort tanzen sie dann zur Musik und zwar so lange, bis die Kerzen erloschen sind. Danach nimmt man den Gugelhupf, zerteilt ihn und überreicht ihn an die Gäste und der ist für die dann quasi ein Glücksbringer und die essen den dann in der Regel auch, quasi damit er halt Glück bringt. Etwas mit dem Gugelhupf Verwandtes wäre der Reinling. Der Reinling ist bekannt ja aus Kärnten. Die Kärntner verwenden den eigentlich relativ gerne im Brauchtum, vor allem zu Ostern. Aber er wird auch gern bei Hochzeiten verwendet und da wird er auch Hochzeitsgugelhupf genannt. Und dieser Reinling, dieser spezielle, wird dann mit Bändern verziert, mit Dörrzwetschgen und Nüssen dekoriert. Und er hat auch spezielle Auflagen im Gegensatz zum traditionellen Reinling zur Fastenzeit. Er muss logischerweise, damit ein Reinling sein kann, in der Rein gebacken werden. Das ist die Backform für dieses Gebäck. Die Füllung muss aus Früchten bestehen. Die Rinde des Gebäcks muss knusprig sein. Erst dann ist er ein Hochzeitsreinling und er wird teilweise heute noch als Beilage zu Fleischgerichten verwendet. Also ich persönlich finde diese Geschmackskombination durchaus mal interessant zu probieren. Ein fruchtiges Gebäck, also fruchtig gefüllt, zu einer Fleischspeise. Ich denke mal, das könnte eigentlich sehr, sehr gut harmonieren. Vor allem zu so einem Rindfleisch und so. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und last but not least hätte ich noch eine Kleinigkeit, die man als traditionelles Gebäck sehen kann, nämlich die Kaisersemmel. Ja, richtig gehört, die Kaisersemmel. Die treuen Hörerinnen und Hörer haben das schon mal kurz gehört, nämlich in der eigenen Folge über die Kaisersemmel. Die hat nämlich auch was mit Hochzeit zu tun, nämlich in Oberösterreich. Und da wird sie nämlich vom Brautpaar am Vorabend beim Wirt bestellt und der bäckt dann für die beiden eine spezielle Paarsemmel. Das heißt, es ist nicht eine große Semmel, sondern zwei kleinere, die als Paar gebacken werden. Und die werden dann mit Anis, Fenchel und Kümmel bestreut und dann am nächsten Tag dem Brautpaar überreicht. In gewissen Regionen werden Semmeln auch als Gastgeschenk genommen und zwar erhalten, dass die Männer, also die Gäste der Hochzeit, erhalten eine Semmel und die Frauen erhalten ein Kipferl. Das hat auch einen speziellen Grund. Ihr kennt das vielleicht von Hochzeiten, dass die Hochzeitstorte oder eventuell andere Süßgebäck in so kleine Kartonagen gegeben, in so kleine Kartonschachteln. Das hatte nämlich früher den Grund, weil ja die Anreise zu einer Hochzeit war seinerzeit nicht so einfach wie heute. Man, heutzutage steige ich ins Auto, düst dorthin, wo auch immer die Hochzeit ist und habe keine großen Aufwendungen etc. Damals war die Anreise beschwerlich. Und da benötigt man auch Essen, weil man ist viel zu Fuß gegangen, weil es ja nicht so Autos und sowas gegeben hat. Und da war das ganze Wegzehrung. Und auch die Semmel und das Kipferl waren damals so eine Art Wegzehrung. Heutzutage braucht man das natürlich nicht mehr. Man, die ganz Hungrigen vielleicht schon, aber so notwendig wie seinerzeit ist es nicht mehr. Die Folge wird jetzt aber natürlich noch nicht enden. Doch möchte ich mich nun einem Traditionsgebäck widmen, und zwar dem ein bisschen genauer, weil das ist eigentlich auf jeder Hochzeit in ganz Österreich zu finden, nämlich die Hochzeitstorte. Die Hochzeitstorte hat eigentlich eine ziemlich interessante Geschichte und die gibt es schon länger, als man eigentlich glaubt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es sie so lange gibt. Bekannt ist sie nämlich schon seit den Römern. Hier war es seinerzeit üblich, dass man einen Mandelkuchen gebacken hat. Und zum Glück wird es heutzutage so nicht mehr verzehrt wie zu Römers Zeiten. Dieser Mandelkuchen wurde dann über dem Kopf der Braut zerbrochen. Könnt ihr euch vorstellen, das hat sicher super gebröselt und das war fein aus den Haaren rauszubringen. Vor allem Bräute heutzutage haben wir durchaus schöne, hochgesteckte Frisuren und da drin dann bröseln, ja, würde ich mal spannend vorstellen. Ja, und diese Stücke, die zerbrochenen Stücke der Torte, wurden dann im Anschluss von den Gästen gegessen. Und dieser Ritus sollte dem Brautpaar Glück bringen, Kindersegen etc. Die uns heute bekannte Form hat aber eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was die Römer seinerzeit gebacken haben. Unsere Hochzeitstorte geht zurück auf das 19. Jahrhundert und zwar führt uns da nach Großbritannien, genauer gesagt nach England. Es war jene Zeit, wo die Adeligen sich die Konditoren zu Hofe geholt haben. Und da war es sowas von schick, dass man Torten gemacht hat, die reichlich verziert wurden. War früher nicht so der Fall. Denken wir an die älteste Torte der Welt, die Linzer Torte. Ganz einfache Torte, die hat nicht irgendwie so Spezielles oben. Die ist einfach mit ein bisschen Gittermuster oben eingedeckt und das war's. Aber zu jener Zeit war es dann eben schick, reichlich zu verzieren. Die erste eigentliche Hochzeitstorte, so vermutet man, kam dann bei der Heirat einer Tochter von Königin Victoria. Wir kennen ja diese berühmte Königin, die viktorianische Zeit in England. Und ein Konditor, so sagt die Legende, so wirklich schriftliche Nachweise konnte ich dann explizit nicht dazu finden, von daher sage ich mal lieber die Legende, kreierte erstmalig eine mehrstöckige Torte. Und diese Torte sollte etwas zeigen, nämlich die St. Bride's Church in London. Diese diente als Vorbild für diese Torte. Zu der Zeit waren übrigens die obersten beiden Ebenen oder Etagen der Torte zu 100% aus Zuckerguss gefertigt. Also ihr könnt euch vorstellen, das war eine ganz schön süße Angelegenheit. Erst bei der Hochzeit von Prinz Edward wurden alle drei Etagen dieser Torte aus Teig gemacht, aber im Andenken an die vorherige Version mit den obersten Ebenen aus Zuckerguss hat man eben die Teigschichten mit besagtem Zuckerguss überzogen. Man spricht, wenn man das heutzutage noch immer so macht, beziehungsweise auch damals vom sogenannten Royal Icing. Die Hochzeitstorte, in der findet man wirklich extrem viel Symbolik, Bedeutung etc. Schauen wir uns das, würde ich mal sagen, ein bisschen genauer an. Grundsätzlich kann man sagen, die Hochzeitstorte ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Traditionell wurde sie seinerzeit aus Mehl, Honig, Mandeln und diversen Gewürzen gefertigt. heutige Vertreter haben noch weitaus mehr Zutaten drin, beziehungsweise werden auch andere Teigmassen gemacht. Sehr beliebt ist zum Beispiel eine wunderbare Sachermasse. Man findet Nussmasse, Biskuit etc. etc. Also das kann man alles als Basis für so eine Hochzeitstorte heranziehen. Was aber absolut auf keiner traditionellen Hochzeitstorte fehlen darf, ist der Marzipan. Sei es im Teig oder als Deko. In den meisten Fällen wird der Marzipan als Deko genommen. Doch warum gerade Marzipan? Das kann ich euch gleich sagen. Der wird nämlich aus drei Zutaten gemacht. Aus Mandeln, Rosenöl und Zucker. Mehr ist im Marzipan nicht drinnen. Und diese drei Sachen stehen auch wieder symbolisch für so einige Dinge. Schauen wir uns mal die Mandeln an. Mandeln sind auf der einen Seite süß. Die Süße der Mandeln symbolisiert das Glück in der Liebe, die Zusammengehörigkeit. Doch Mandeln, wenn wir uns das recht überlegen, die sind auch ein bisschen bitter. Und auch diese Bitterkeit hat eine Bedeutung. Und zwar steht die für die eher schlechten Zeiten in einer Ehe. Was es ja gibt, ich meine, es gibt, glaube ich, niemanden, der von sich aus behaupten kann, in der Ehe geht es immer wunderbar her. Jeder hat mal ein bisschen eine schlechte Zeit, es gibt Reibereien. Und das wird eben durch die Bitterkeit der Mandeln symbolisiert. Auch das Rosenöl steht für etwas, nämlich für die Leidenschaft in der Liebe, in der Ehe. Auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ja, und dann, last but not least, hätten wir noch den Zucker. Und der versüßt uns einfach das ganze Eheleben. Heutige traditionelle Torten werden übrigens nicht mehr in 3 Etagen gefertigt, sondern in 5. Und da findet man auch wieder ein bisschen Zahlensymbolik darin, nämlich die 5 steht für die wichtigsten Schritte im Leben eines Brautpaars. Der erste Schritt, die Geburt der beiden. Der zweite Schritt, im Katholischen sehr wichtig, die erste Kommunion. Weiterer Schritt, der dritte, wäre die Heirat. Der vierte Schritt, der reiche Kindersegen. Und der fünfte Schritt gehört einfach auch zum Leben dazu, der Tod. Wenn wir schon bei Bedeutungen sind, da gibt es noch eine Tradition bei Hochzeitstorten, nämlich es werden Kaffeebohnen darinnen verbacken, nämlich genau 2 Stück, eine geröstete und eine nicht geröstete. Normalerweise wird die Hochzeitstorte ja aufgeschnitten und irgendjemand erhält dann ein Stück, wo die geröstete drinnen ist. Ja, wenn er das erhält, dann kann, oder sie erhält, je nachdem, Mann oder Frau, kann er davon ausgehen, dass er in Bälde die Liebe des Lebens finden wird. Da frage ich mich jetzt aber ehrlich gesagt, wie ist es dann bei Leuten, die bereits verheiratet sind? Ist das dann der Vorbote zur Scheidung? Weil wenn diese geröstete Bohne besagt, man findet die Liebe des Lebens, na, wie lassen wir es einmal so? Ja, und wenn man die frische findet, also die nicht geröstete, was heißt das dann? Es wird noch etwas länger dauern, bis man die Liebe seines Lebens findet. Man braucht sich mehr oder weniger nicht stressen. Und einen Brauch gibt es noch, den ich euch zur Torte sagen möchte. Nämlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wenn es um den Verzehr der Torte geht. Der Anschnitt. Und natürlich hat das Brautpaar die Ehre des ersten Schnitts. Restlich wird normalerweise vom Personal im Lokal da gemacht, aber der erste Schnitt wird traditionell vom Brautpaar gemacht. Und hier gibt es auch wieder etwas, wo man deuten kann, nämlich das Messer wird ja von beiden in die Hand genommen, sowohl vom Mann als auch von der Frau. Und wer von beiden dann die Hand oben hält, so sagt man, der hat dann das Sagen in der Ehe. Vielleicht noch eine kleine eigene Anekdote. Bei meiner eigenen Hochzeit haben es meine Frau und ich wie folgt gemacht. Jeder hat einfach eine Hälfte des Griffs genommen, ein bisschen versetzt gehalten. Somit hatte für uns keiner die Hand oben. Denn wir wollten eines damit sagen, dass bei uns niemand irgendwie der Vorherrschende ist oder die Vorherrschende, sondern dass wir beide gleich viel zu sagen haben oder, wie soll man sagen, gleichberechtigt sind von der Meinung her. Kann man auch so machen, aber traditionell ist halt so und ist vielleicht auch praktischer, wenn man es übereinander legt. Aber ich kann euch sagen, auch wenn man es so wie wir gemacht haben, kann man wunderbar den ersten Schnitt machen und wirklich schönes Stück rausschneiden. Ja, und wer bekommt denn nun das erste Stück bei der Torte? gemäß der Tradition nicht die Braut, sondern der Bräutigam. Erst das zweite Stück bekommt die Braut überreicht, aber dann füttern sich beide gegenseitig mit dem ersten Stück. Auch das ist wieder ein Symbol, das Glück bringen soll. Ja, und wer übrigens auf dem obersten Stock so einen kleinen, wie soll man sagen, Durchgang hat für so ein Brautpaar, da kann man auch noch einen netten kleinen Brauch machen. Der ist dann ein bisschen komplizierter und soll sehr, sehr viel Glück bringen, so sagt das Brauchtum. Nämlich dadurch soll sich das Brautpaar küssen. Haben wir nicht gemacht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das so einfach funktionieren soll, um ehrlich zu sein. Gehen wir nun von den Brauchtumsgebäcken weg und schauen wir uns mal einen klassisch-kulinarischen Ablauf einer Hochzeit an. Und zwar habe ich mal da zwei Abläufe rausgesucht aus zwei Regionen in Österreich, beide aus Niederösterreich. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Mostviertel an. Und hier wird eine Hochzeit traditionell mit einem durchaus deftigen Frühstück begonnen, und zwar bei den Brauteltern. Hier wird der Braut und den Gästen teilweise Würstel mit Brot serviert. Ja, das geht ja noch, muss ich sagen. Oder, weil es kein süß mag, Gugelhupf mit Kaffee. Aber es gäbe da auch noch eine sehr, sehr deftige Variante. Nämlich, da wird zum Frühstück, und jetzt haltet euch fest, Schweinebraten serviert. Ich kann mir viel zum Frühstück vorstellen, ja. Aber einen warmen Schweinsbraten mit Knödel dazu, weiß nicht, ob ich das schon zum Frühstück essen möchte. Auf alle Fälle, nach diesem Frühstück geht es dann ab in die Kirche und nach den Feierlichkeiten dort findet im Anschluss das sogenannte Gesundheitstrinken statt. Und hier wird vom Wirt Wein oder Most ausgeschenkt, das normalerweise auf Wunsch des Pfarrers gemacht wird. Und erst nach diesem Gesundtrinken, und da wird schon einiges getrunken, kann ich euch sagen, geht es dann zum eigentlichen Festmahl. Es ist durchaus üblich, dass bei Hochzeiten im Mostviertel dreimal Suppe und dreimal Hauptspeise während des ganzen Nachmittags oder Abends serviert wird. Gab es in der Früh schon Schweinsbraten, dann wird beim Festmahl meist Rindfleisch mit Semmelkrähen in einer sogenannten Auflagssemmel aufgetischt. Davor gibt es immer Nudelsuppe. Und zum Rindfleisch und zum Semmelkrähen wird auch frischer Krähen gereicht. Und über den gießt man in der Regel braune Butter und würzt das Ganze mit dem sogenannten Neugewürz. Bei den Feiern wird übrigens nicht nur beim Essen äußerst großzügig gerechnet, auch beim Trinken. Pro Person wird oder wurde ca. 1 Liter Wein kalkuliert. Also da ist schon ein bisschen was niedergegangen seinerzeit. Ob es heutzutage noch immer so ist, wage ich zu bezweifeln, weil ja, ihr wisst ja, Autofahren und so, und da würde ich jetzt als Gast nicht unbedingt einen Liter Wein trinken wollen. Nachmittags wird dann auch nochmal gerne ein sogenannter Weinpudding serviert. Und am Abend gibt es dann traditionell eine Bäuschlersuppe. Und es gibt auch ein ganz, ganz traditionelles Festgebäck, das bei Hochzeiten gemacht wird. Dann findet man auch bei anderen Angelegenheiten, aber bei Hochzeiten ist es sehr gern gesehen, nämlich die sogenannten Schnurkrapfen. Den weiteren Ablauf, den ich euch noch gerne vorstellen möchte, der betrifft das Waldviertel. Auch hier im Waldviertel gibt es nach der Messe so eine Art Gesundheitstrinken, aber nicht so in dem Stile, wie es im Mostviertel gemacht wird. Hier warten die Wirtsleute mit einem Tablett voller Wein, also Achtelgläser, wo Wein drinnen ist. Die ersten Gläser bekommen natürlich die Brautleute und danach den Rest die Gäste. Wenn man das Ganze ausgetrunken hat, werden die Gläser genommen und mit voller Herzenslust auf den Boden geschmettert. Naja, Scherben bringen Glück, sagt man doch. Danach hat der Bräutigam einen netten kleinen Brauch, und zwar bekommt er ein Holzmesser, nicht gerade das beste Schneidewerkzeug, und mit dem soll er von einem Brot ein Stück abschneiden. Ja, und das Stück, das er dann erhält, hat auch wieder eine symbolische Bedeutung. Wird es zu klein sein oder ist es zu klein, so dominiert er die Ehe, und so sagt man, der Vergönner seiner Frau nicht wirklich viel. naja, nicht gerade ideal. Darum nehme ich an, wenn die meisten sicher versuchen, ein eher größeres Stück runterzuschneiden, und ich kann euch sagen, mit so einem Holzmesser ist das alles andere als leicht. Als erstes Essen bei so einer traditionellen Waldviertler-Hochzeit wird Rindfleisch mit Semmelkrein kredenzt oder Wurde kredenzt. Heutzutage, muss ich noch kurz erwähnen, ist es weder im Mostviertel noch im Waldviertel 100% so üblich, wie es das Brauchtum früher war. Teilweise wird es so gemacht, aber nicht mehr so in dem Stile wie damals. Nach diesem Rindfleisch wurde seinerzeit die Hochzeit meist unterbrochen. Das hatte nämlich einen ganz einfachen Grund. Es waren Bauernhochzeiten und da war dann die Zeit für den Stallgang angesagt. Man musste jetzt zu seinen Tieren schauen. Danach ging es aber munter flockig wieder weiter. Da wurde auch gleich wieder aufgetischt, nämlich mit einem schönen, deftigen Schweinsbraten. Ja, und zum Mitternacht wurde nochmal was serviert, nämlich Schnitzel. Da gab es noch zum Drüberstreuen am späten Abend ein schönes, leichtes Schnitzel. Ja, und ein alter Brauch besagt, dass es immer genug zu essen geben muss. Ist nämlich zu wenig, sprich die Gäste müssten unter Anführungszeichen hungern, tja, dann würde das Ganze eine schlechte Zukunft für die Ehe bedeuten. Von daher hat man immer geschaut, dass genug zu essen da ist. Ja, und nach Mitternacht wird auch heutzutage noch traditionell der Schleier der Braut abgenommen, beziehungsweise wenn sie keinen Schleier trägt, den Kranz. Und nach dem Abnehmen wurde mit einem Achterl Wein auf das Wohl des Brautpaares angestoßen. Und dreimal dürft ihr raten, was mit dem Glas passiert ist. Richtig, auch das hat man wieder zu Boden geworfen und zerschmettert, weil Scherben bringen Glück. Somit sind wir am Ende dieser Spezialfolge angelangt. Ich denke, ich konnte euch heute so einiges an interessanten österreichischen Brauchtumsgebäcken etc. erzählen und einen kleinen kulinarischen Überblick von zwei schönen Regionen bringen, was die so gemacht haben bzw. teilweise auch heute noch machen. Zum Schluss möchte ich dem Brautpaar Katharina und Martin nochmal alles, alles Gute zur Hochzeit wünschen. Viel Glück für eure Zukunft, dass ihr beide eine wunderschöne und harmonische gemeinsame Zeit habt. Und wenn es mal ein bisschen holprig dahin geht, glaubt es mir, auf jedes Tief folgt wieder ein Hoch. Also ich kann ja da aus Erfahrung mittlerweile sprechen. Somit beende ich die heutige Sonderfolge. Wenn ihr dann vielleicht mal auf einer Hochzeitsfeier seid und ihr so manchen Brauchtumsgebäck seht, und dann erinnert ihr euch vielleicht noch an diese Folge und wisst dann Bescheid, warum tanzt da jemand einen Gugelhupfer am Kopf? Oder warum hat die Hochzeitstorte 5 Etagen? Oder wieso ist da eigentlich was mit Marzipan drauf? Ich denke, ich konnte euch heute wirklich einen schönen Überblick geben. Wie immer könnte man natürlich noch viel, viel länger und viel, viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen dann massiv sprengen. Somit sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, und wenn ihr bei einer Hochzeitsfeier seid, wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Feiern und beim Genießen der ganzen kulinarischen Köstlichkeiten. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.